zwischen Frieden und Gewalt, zwischen Zukunft und Vergangenheit. Rom, große Stadt am Tiberstrom, wo die Lust am Leben wohnt und wo jeder Stein Geschichte schreibt. Den Thron betrogen und von meiner Wölfin großgezogen. Romulus und Remus, die zwei Brüder, bauten eine Stadt auf sieben Hügeln. Roma, Roma, Romulus schlug seinen Bruder tot. Roma, wird Regen, wenn du weinst, wenn du leidest.